Es gibt Situationen, da kann Nachdenken lohnen. Zum Beispiel im Verkehr, den auf der Straße bitte sehr. Da Hilfe vor der Blechvereinung, das Einholen der zweiten Meinung. Ob die Lücke genug groß und vermeiden von Zusammenstoß. Am Steuer, der hat immer recht, dem der Ball fährt, geht's dann schlecht. Oft läuft's so, wie ich glaube, mehr durch die Brust ins Auge. Das Dasein ist kein Ponyhof, und ich fänd das auch für die Ponys doof. Die Entscheidung fällt der Bauch, denn es kapituliert dann auch. Mein Bauch sagt, was ich brauch, Verstand steht auf dem Schlauch. Auch die Art Erhaltung gibt Raum für Entfaltung. Es ist individuell, beim einen langsam, ansonsten schnell. Das Ding mit der Vereinung braucht auch die zweite Meinung, damit das Vorspiel Nachspiel hat. Warum steht auf einem anderen Blatt? Er flüstert ihr erregt ins Ohr, sie täuscht den Orgasmus vor. Oft läuft's so, wie ich glaube, mehr durch die Brust ins Auge. Das Dasein ist kein Ponyhof, und ich fänd das auch für die Ponys doof. Die Entscheidung fällt der Bauch, denn es kapituliert dann auch. Mein Bauch sagt, was ich brauch, mein Verstand steht auf dem Schlauch. Es gibt Situationen, die kann abwarten lohnen. Ob mit oder mit ohne Tee, ein bisschen warten tut nicht weh. Lass dich nicht dazu bringen, das zu tun, was alle machen. Wenn sie vom Hochhaus springen, solltest du darüber lachen. Du musst nicht gleich hinterher und lebst so länger, bitte sehr. Oft läuft's so, wie ich glaube, mehr durch die Brust ins Auge. Das Dasein ist kein Ponyhof, und ich fänd das auch für die Ponys doof. Die Entscheidung fällt der Bauch, denn es kapituliert dann auch. Mein Bauch sagt, was ich brauch, mein Verstand steht auf dem Schlauch. Oft läuft's so, wie ich glaube, mehr durch die Brust ins Auge. Das Dasein ist kein Ponyhof, und ich fänd das auch für die Ponys doof. Die Entscheidung fällt der Bauch, denn es kapituliert dann auch. Mein Bauch sagt, was ich brauch, mein Verstand steht auf dem Schlauch.